Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nicht noch ein Marvel Podcast. Und heute reden wir über The Amazing Spider-Man 2. Und da ich das wie immer nicht alleine machen will, sind wie immer meine zwei Kollegen dabei. Hey Markus, hey Jürgen, wie geht's euch? Hey, passt. Hey ho. Sehr gut. Wann habt ihr den Amazing Spider-Man zum ersten Mal gesehen, den zweiten? Und zuletzt? Auf Blu-ray, als er rauskam. Ah. Ich habe am Ende von seiner Kinozeit gesehen. Also kurz bevor er aus dem Kino rausgegangen ist. Ah, die beste Zeit, wenn man dann allein im Kino ist. Richtig. Und das letzte Mal, ja, war jetzt erst vor einer Woche. Ja, bei mir ist es jetzt 3 Tage her. Bei mir zum allerersten Mal vor ein paar Wochen, als ich mir Notizen dazu gemacht habe. Ich habe den nie gesehen. Den habe ich wirklich komplett noch nie gesehen gehabt. Oh, umso spannender, was du heute berichtest. War es wieder dieses Phänomen, dass du gehört hast, dass er zu gut ist und hast ihn deshalb nicht geguckt? Nein, das war das Phänomen, ich habe gehört, er ist scheiße, deswegen habe ich nicht geguckt. Aber er hat sowas behauptet. Ja, sehr viele Leute. Regie führte wie immer Mark Webb. Darsteller sind wie immer Andrew Garfield, Emma Stone und Sally Field. Neu dabei ist Jamie Foxx als Elektro. War vorher bekannt natürlich. Jamie Foxx. Ist es Jamie Foxx? In Ali, an jedem verdammten Sonntag. Collateral, Ray, Django Unchained und so weiter. Dann Dan DeHaan als Harry Osborn. Der ist aus True Blood und Kill Your Darling. Und auch diesem komischen. Wie hieß der? Mit der einen mit den Augenbrauen, dieser französische. Valerian. Valerian, richtig. Ja. Der war. Okay. Der Valerian war völlig okay. Ja. Felicity Jones als Felicia Hardy, besser gesagt als Black Cat, taucht da ganz kurz auf. Die war in Doctor Who, The Tempest und Rogue One. Und Paul Giamatti als Rhino, der ist bekannt, ist auch sehr bekannt unter anderem aus Donnie Brasco und Shoot 'em Up. Elektro taucht zum ersten Mal auf in Spider-Man Nummer 9 von 1964. Und Rhino taucht zum ersten Mal auf in The Amazing Spider-Man 41, 1966. Wir starten direkt wieder. Katastrophe. Wir starten direkt wieder mit Random Spy Movie Part 2. Das ist so ein stranger Anfang für einen Spider-Man-Film. Das Ganze hat was genau mit ihm zu tun. Das erfährt man zwar so ein bisschen, aber dennoch ist es so. Es hätte doch der Anfang vom neuen Mission Impossible sein können. Ja, oder. Ihr müsst euch die Melodie mal dahinter vorstellen, es passt so gut. Oder auch, wie ich im ersten schon gesagt habe, National Treasures mit wer ist denn die Cage? Da war der erste richtig gut, der zweite war voll doof. Peter hat das Spidey-Ding so langsam raus. Man sieht ihn durch die Gegend schwingen und hat. Ja, es wird meine Begriffe einen Hauch zu albern eigentlich. Also ich fand ihn tatsächlich eigentlich sehr angenehm albern. Zumindest noch in dieser ersten Verfolgungsjagd, die da ist. Ja, wo der Paul Giamatti, das war so, da war mir fast schon übertrieben cool. Ja, schon. Oh, hi Rhino. das CGI schaut noch recht gut aus, finde ich. Kann man auf jeden Fall schauen, ohne dass man jetzt die Augen verdreht, ja. Richtig, ja. Hi, Jamie Foxx. Da ist er noch als dieser komische. Wie hieß er? Baxter? Max. Max hieß er, richtig. Max ist er dann noch unterwegs. Captain hi, Stacy Max, Ghost. Du bist mein bester Freund. Du bist meine Augen und Ohren hier. Ja, ja. Da kriegt er voll die Obsession mit ihm. Das ist so strange. Captain Stacy Ghost oder Captain Ghosty? Als der Geist von ihm, der ja, weil er ihn immer wieder sieht, ja, ja. Ja. Selbst über das Handy haben die beiden abartig gute Chemistry. Das war ja zu dem Zeitpunkt, wo Emma Stone und Andrew Garfield zusammen waren. Und sie passt halt auch viel besser zu Pete. Ja, es ist auch. Es ist ja auch Gwen Stacy und nicht eine richtig, verrückte so. Psychopathin. Ich bin Team Gwen. Ja. Ich bin Team Hauptsache gut geschrieben. Ja, wie Stefan schon stimmt. sagte, die Chemistry zwischen den Schauspielern ist halt auch. Ja, das trieft ja richtig raus. Es ist wie die sich angucken. Es ist so, man sitzt eigentlich nur die ganze Zeit, nehmt euch doch einfach ein Zimmer. Das stimmt allerdings, ja. Ja, ist ja nicht normal, wie das da knistert, wie die sich die ganze Zeit anschauen. Meine Fresse. Ja. Nice Action, nice Slow-Mo-Action, finde ich, das haben sie ganz gut gemacht. Die haben sehr viel Slow-Mo in dem Film. aber gut gemacht, finde ich. Stanley Cameo. Ja, ja. Stanley Cameo. I think I know that guy. Ich glaube, den kenne ich. Das war super, wo er bei seiner was war das, diese Ehrung, Sieger, diese Quatsch, Siegerehrung, diese Ehrung die, von die dem Abschlussfeier war das, glaube ich, oder? Abschlussfeier, richtig. Ja. Cute Couple is cute, habe ich geschrieben. Die beiden sind halt einfach nur süß miteinander, absolut. Captain Stacy Goes Part 2. die beiden sind einfach super zusammen. Ein Glück passiert den beiden nichts Schlimmes, habe ich geschrieben. Natürlich zum Glück. Nicht. Ja, natürlich nicht. Ja. Aber MG auch hier spielt wieder nie wieder eine Rolle. Genau, aber auch hier wieder realistisch. Er will einfach nicht, dass ihr irgendwas passiert. Es ist wieder ein realistisches Gespräch. Er ist so zerrissen innerlich, ob er jetzt weiter mit ihr zusammen sein soll oder nicht weiter mit ihr zusammen sein. Es ist halt auch dieses typische Heldenbuilding, das du hast. Irgendwann musst du dich von deinem Privatleben abschotten, weil du machst dir immer mehr Feinde. Ja, aber sie macht es ihm auch nicht einfach. Ja, sie will ja Teil davon sein, obwohl sie eigentlich wissen müsste, dass, wenn es ernst wird, sie in großer Gefahr schwebt. Aber dieses klassische, du brauchst mich, ich weiß schon, was ich tue und so, das nervt mich schon immer ein bisschen. Ja, schon. Spidey-Doing, Spidey-Stuff-Montage hilft Kindern, rettet Passanten und so weiter. Das ist cool. Hat nur noch die Katze im Baum eigentlich gefehlt. Schon. Dieser Alltag war eigentlich ganz nice gemacht. Dann kommt das, was Jürgen schon wieder misst. Okay, Max ist ein bisschen crazy about Spider-Man. Seine Wohnung. Eine Verschwörungswand, ja. Eingerichtet. Alter Schwede. Oh, Spidey. Oh, ich habe heute Geburtstag. Oh, cool, dass du heute Geburtstag hast. What the fuck, man? Jesus Christ. Ja, aber ich finde, Jamie Foxx ist so krass wandelbar. Es ist echt gruselig. Ja, der kann das richtig gut. Jameson Name-Drop. Ganz kurz diese E-Mail. Es war ein bisschen schade, dass er nur als E-Mail-Ding vorkam. Ja, weil sie den Schauspieler halt nicht gekriegt haben. Ja, ganz ehrlich, es gibt niemand anderen außer J.K. Simmons. Wie heißt er? Ja, J.K. Simmons, der den spielen kann. Absolut, es gibt niemanden, der den spielen kann. Tut mir leid. Nein, das ist Gesetz. Das ist absolutes Gesetz. Der Typ, der die englische Sprecher war von Jameson in den Spider-Man Games, der hat es ganz gut gemacht, finde ich. Der hat es ganz gut hingekriegt, aber ansonsten das Aussehen und die Charakteristik kriegt halt J.K. Simmons am besten hin. Absolut. Also wie geschrieben, awkward Max ist awkward und Max braucht dringend Freunde. Das stimmt. Ja, ist halt aber so Max die braucht die richtigen von so einem introvertierten, schüchternen Typen. Weil wir werden wahrscheinlich jetzt dann gleich oder bald drüber reden, dass er doch mal einen Pseudo-Freund bekommt. Aber er braucht die richtigen Freunde. Er braucht wirklich richtige Freunde. Oh, hi, Harry. Harry's Dad hat die Green Goblin-Krankheit. Ich lache heute noch über das. Das war das Dämlichste, was ich je gehört habe. Ja, hat die Green Goblin, aber es ist leider Comic-akkurat. Kommt ja auch in dem Spider-Man-Game vor, in dem zweiten. Mhm, ja, ja. In dem ersten wird es halt angeteased, im zweiten kommt es halt vor, dass es die sogenannte Green Goblin-Krankheit hat. Sehr weird. Parent of the Decade, Ladies and Gentlemen. Was war? Die Szene kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Was hast du geschrieben? Parent of the Decade, Ladies and Gentlemen. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Irgendwas mit Harry und seinem Vater vermutlich. Jonah Jameson Name Drop 2. Schade, dass sie ihn nicht bekommen haben für den Film, richtig. Und jeder hasst Max. Ist mir auch aufgefallen, in der kompletten Firma. Niemand respektiert ihn. Sie hassen ihn nicht, sie gucken halt alle nur auf ihn herab. Richtig, sie gucken auf ihn herab und nutzen ihn eher aus für ihren eigenen Erfolg. Wie es in jeder Firma so auch wirklich wäre. Ja, das ist halt, er hat das ganze Stromnetz entwickelt, ist eigentlich mit der wichtigste Mann da in dem Scheißladen. Und verdient am wenigsten und wird mit Füßen getreten. Ja, ich habe Geburtstag, ich möchte nach Hause gehen. Nein, wir verlassen uns auf sie, sie machen jetzt die Überstunden. Ja, und keine Sicherheit in dem Scheißlabor. Der IT-Guy muss das machen. Super Firmen, kein Wunder, dass die Schuld an die meisten Bösenwichten sind. Ja, ist doch wirklich so. Ja, gibt's ja keine Diskussion. Oh, Max ist tot. Tja, kann passieren. Shit happens. Richtig. Und wie wir wissen, wenn Aale dich beißen und du Stromkäpste bekommst, fixt das erstmal deine Zahnlücke. Das war dumm. Das war so dumm. Oh, hi, Felicia. Hat ja alles an ihm gefixt. Aber es ist doch immer so, wenn du Superkräfte bekommst, wird generell alles an dir repariert, was unattraktiv, unsportlich oder ansatzweise auch nur kaputt aussieht. Ich meine, du bist ja auch automatisch buff. Ja, das ist ja, ja, das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig. Wobei ich ziemlich cool finde, das Aussehen von Max fand ich geil. Diese schmierigen Haare, dieses komplett. Also er ist schon unappetitlich anzusehen, obwohl es Jamie Foxx ist. Aber das haben sie gut hingekriegt, finde ich. Das ja, seine ganze Gestik, seine ganze Mimik, ist so, auch dass er so diesen gekrümmten Rücken die ganze Zeit hat. Er ist halt unglaublich wandelbar. Das macht nicht nur die Maske, die er drauf hat. Ja, er ist halt wirklich. Wenn es Denzel Washington nicht gäbe, hätte er seine ganzen Aufträge. Ja. Harry und Peter, Freunde in Anführungsstrichen für immer. Mein Gott, die beiden haben null Chemistry. Alter, null. Wie kann man so forcieren, dass die beiden befreundet sein sollen? Das Videospiel, das sollte ich besser hinbekommen. Der Harry-Darsteller ist nicht sonderlich gut und hat das Tommy Wiseau-Acting voll drauf, habe ich geschrieben. Ah, oh, Gott. Oh, hi, Elektro. Das war wo er halt erwacht und dann durch diese Straßen läuft. Sieht cool aus. Sieht unglaublich beeindruckend aus, auch heute noch. Aber das ist natürlich diese Klassiker. Es ist so, Spider-Man hat ihn eigentlich beruhigt, alles ist gut und natürlich muss ein guter amerikanischer Polizist trotzdem auf ihn schießen. Ja, damit das er ist ausrastet. Normal. Ja. Peter und Gwen sind halt einfach perfekt füreinander. Stalking, aber dennoch creepy Peter. Dennoch sehr, sehr creepy Peter. Und dass er ja auch noch sagt, dass er sie die ganze Zeit beobachtet hat und sie findet es auch noch cute. Das kannst du auch nur machen, wenn du Andrew Garfield bist. Ja, aber oder es ist doch im echten Leben auch so. Steht sie auf dich, findet sie sowas süß. Steht sie nicht auf dich, kommst du in den Knast. Dann bist du ein richtig harter Perversling. Ja, oh no, gib dem Typen, der sein ganzes Leben unsichtbar war, nie eine Möglichkeit gesehen zu werden. Um Himmels Willen. Ja, ja, wo sie ihn gefilmt haben und so, oh, das bin ich. Oh, mhm. Oh, cool, das bin ich. Denkst du, okay. Der Elektro-Freakout, wie gesagt, haben wir auch schon gesagt, ist recht realistisch. Ich meine, er ist. Man sollte auch niemanden mit Superkräften ärgern. Er ist halt. Er hat Kräfte bekommen, er hat Angst, er weiß nicht, wo er ist, er weiß nicht, warum er noch am Leben ist. Er weiß auch nur nicht, wie er damit umgehen soll, mit diesen ganzen Kräften. Er kann urplötzlich Blitze verschießen, er weiß nicht, wieso. Und wie gesagt, ein guter amerikanischer Polizist muss ihn natürlich sofort erschießen. Vielleicht hat er gesehen, weil er ist gefährlich. Alles, was anders ist als ich, ist es gefährlich. Der sieht aus, als ob er schwarz wäre, erschießen wir ihn. Fies, aber wahr. Nee, wie gesagt, Spider-Man hat ihn ja eigentlich schon beruhigt gehabt. Er hat ihn ja eigentlich schon auf seiner Seite gehabt. Es war alles gut. Ja. Und dann muss der Sniper natürlich zeigen, was für ein geiler Typ er ist mit seiner dicken Wumme, muss seinen kleinen Pimmel kompensieren und muss ihn abknallen. Wobei der Slow-Mo-Shot, wo die Leute davon abhält, diese Reling anzufassen und dieses Geländer anzufassen, das sah so cool aus. Sieht generell das, alle Kampfszenen sind auf jeden Fall geil choreografiert. Ja, dann hast du, du hast wirklich gemerkt, wie sein Spider-Sense arbeitet, durch diesen Slow-Mo-Shot. Wie schnell er das machen kann, das war so cool gemacht. Der Kopf danach so dröhnen, das hab ich mir da gedacht und notiert. Also, ja, schon irgendwie. Danach muss er echt haben einen Kopf, als hätte er die Nacht durchgesoffen. Weil es ist wie viel du da auf einmal verarbeiten musst, ja. Es ist brutal. In Millisekunden. Ich find's und es sehr kommt schön, ja ein Sens nach dem anderen dann. Ja, ich finde schön, wie sehr schnell sie ihn ausschalten mit Wasser. Und Spidey mit dem Feuerwehrhut ist großartig. Ich habe so gelacht. Das sah so geil aus. Das sah so geil aus. Hey, er benutzt eigentlich nicht so, das sollte nicht so cool zusammen aussehen, aber es sah wirklich cool aus. Ja. Hey, er nutzt endlich Google. Nice. Er hat Bing endlich abgeschafft. Selbst Peter braucht YouTube-Tutorials, da musste ich auch lachen. Das war so geil, wo sich das angeguckt hat. Alter, ich hab's so gedacht. Das Peter-Dilemma, Harry helfen oder nicht helfen. Ja, aber auch der Klassiker, dass halt Harry sich auch nicht gut zulassen, sprechen will, dass er keinen Common Sense hat. Das ist halt nein, so. Nein, das ist. Ich sterbe, also muss mir jetzt geholfen werden. Die Methode ist zwar nicht erprobt, aber mir muss jetzt damit geholfen werden. Ja, das muss aber erstmal. Nein, ich sterbe jetzt. Ja. Ja, ich muss auch auf der Stelle, muss das jetzt gemacht werden. Ja, ich finde Harry insgesamt sehr konstruiert, also in seiner gesamten Entwicklung in dem Film immer sehr arg konstruiert. Ja, ich finde auch, dass die Krankheit irgendwie so convenient schnell voranschreitet. Ja, ich finde es auch. Am Anfang vom Film geht es ihm ja noch bestens. Ja, vor allem wissen nie, was die gegen getan haben. Und dann kommst du von jetzt auf gleich, wird er halt so unheilbar krank. Ja. Gwen ist die beste Detektivin, habe ich geschrieben. Sie ist nicht nutzlos, es ist so schön. Nee, sie ist ja intelligent, sie hat ja ein Stipendium und es ist natürlich, ist sie nicht dumm. Ja, bestes Ablenkungsmanöver, was war das? Ich habe das vergessen. Wir müssen erst mal gucken, wo genau wir im Film sind. Wir springen da ein bisschen hin und her. Ja, war halt dieses Dilemma, wo er halt, wo Peter zu ihm gesagt hat, ich kann dir mein Blut nicht geben, ist zu gefährlich. Wo halt Spider-Man ihn besuchen kommt. Ja. Geht nicht, ich kann dir mein Blut nicht geben, ist zu gefährlich. Was soll ich jetzt abtun? Weiß ich nicht mehr. Nein, du willst mir nicht helfen. Ja, ja, genau. Fuck off. Ach ja, aber diese böse. Die Fresse, das ist so. Die Bösewicht-Logik mit. Ich kann dir nicht helfen. Nein, nein, du willst nicht. Ich kann wirklich nicht. Nein, du willst nicht. Es ist nicht erprobt. Wir wissen nicht, in welchem Zusammenhang das mit den Spinnen funktioniert. Doch, das hilft mir auf jeden Fall. Ja. Also mach das jetzt sofort. Ja, davor gab es noch diese geile Szene, mit wo sie Elektro gefangen haben in diesem komischen Tank. Und ich habe geschrieben, ernsthaft klassische Musik. Und der Name Dr. Kafka. Wie deutsch soll der Bösewicht Scientist sein? Ja. Das war schon so. Und wow. Wie sehr der Typ es genießt, an ihn rum zu experimentieren. Ja. Also er hätte nur Deutscher sein können. Dann auch da sitzt, so, du willst mir wirklich noch mehr Strom hinzufügen? Du willst gucken, wie stark ich werde? Ja, da bin ich auch schon sehr gespannt. Ja. Kein Wunder, dass der Kerl wahnsinnig geworden ist. Also er hätte nur Deutscher sein können, wenn er irgendwie Dr. Müller benannt wäre. Der hieß so Dr. Kafka. Eigentlich hätte er noch so einen Seitenscheitel haben müssen. Ja. Furchtbar. Und wieder Aunt May, realistisches Gespräch mit Peter. Auch sehr gut. Oh, auch die Gespräche sind so gut, einfach nur. So gut geschrieben. Es ist nicht da jetzt auch das, wo von Onkel Ben dann, glaube ich, die Nachricht am Laptop irgendwann auch kommt? Nee, das war im ersten Teil. Nein, das war im ersten Teil, ja. Das auch. Wo diese Nachricht auf diesem Handy am Ende endlich gehört hat. Das war auch, oh Gott, Tränen. Ja, das war am Ende. Oh. Ja, ja. Es verschwimmt noch ein bisschen. Aber man muss gleich an meinen Lieblingsspruch aus dem ersten Teil denken. Er hat sie in ihrem Handy. Ja, er hat sie in ihrem Handy. Das war super. Das ist halt Computer war es, weil er sie ja auf dem Desktop hatte. So was. Er hat sie in ihrem Computer. Der Sideplot mit seinen Eltern ist sowas von uninteressant, einfach nur. Auch hier das Gespräch, da ist es, auch hier das Gespräch mit Harry ist realistisch, er will ihm sein Blut nicht geben, weil er ihn beschützen möchte. Harry erfährt von Elektro und wird vom typischen CEO Greed erstmal gefasst und entlassen. Wo ich mir denke, diese Hochnäsigkeit von den CEOs. Oh. Ja, die CEOs sind die Bösen, deswegen machen wir. Ja, sind wir wieder bei Bösewicht im Anzug, ja? Ja. Deswegen. Hey, wir CEOs sind böse, deswegen machen wir Sony, eine der größten Leute, die große CEOs haben, einen Film über Spider-Man, wo CEOs die Bösen sind. What? Ja, aber CEOs sind nur Selbstverständlichkeit, der den Norman, sag ich schon, Harry da entfernen lässt. Das ist einfach nur profitorientiert. Also CEOs sind ja gar nicht böse, die sind nur dem Geld hinterher. Ja. Dass sich mit Bösen leider viel mehr Geld machen lässt, da können die doch nichts dafür, oder? Wie ich gesagt habe, hier steht auch, wieder einmal zeigt sich, CEOs sind die wahren Bösewichte. Peter findet ein geheimes Labor, was niemandem je aufgefallen ist, ernsthaft, mit dieser U-Bahn. Also ja, gut, wer läuft auch schon mal durch die U-Bahn? Erstens das und zweitens, wer schmeißt denn da denn wirklich seine Münze rein? Ich fand das, im ersten Moment habe ich das gleiche gedacht, so, das ist niemandem aufgefallen, aber auf der anderen Seite, wer geht da lang? Selbst wenn ich jetzt ein Obdachloser wäre, ich würde da ja keine Münze reinschmeißen. Ja. Also an sich ist das gar nicht so schlecht. Aber es ist trotzdem so umständlich. Was wir auch lernen, ist, ein absolut schwer kranker 20-Jähriger kann ohne Probleme einen Superbösewicht aus einer Sicherheitsanstalt rausholen. Interessant. Ja, dass er die beiden dann auch einfach schnell umschlagen konnte, die beiden Sicherheitsbeamten. Ja, obwohl er todkrank ist. Also, das macht die Krankheit. Seht ihr, Freunde? Ja, genau. Seht ihr, Freunde, wenn ihr Krebs habt und euch nicht mehr bewegen könnt, einfach durchpowern. Let's go. wir werden ja später noch bei Tor 4 lernen, dass Krebs gar nicht so schlimm ist. Oh, da freue ich mich überhaupt nicht drauf. Tu mal nicht. Wir haben noch ein bisschen. Ich weiß. So, Peter wurde zu Spidey, weil sein Vater Spinnen mit seiner DNA versetzt hat. Was für ein Zufall. Das war ein dummer Plot-Twist. Das war einfach nur... Es ist einfach nur, warum? Damit, wenn es Harry später gespritzt wird, dass, es halt, dass du einen Grund hast, warum es nicht funktioniert. Ja, aber warum erklärt ihr das? Das ist so bescheuert. In jeder anderen Comic-Variante oder jedem anderen Spider-Man war der einfach von der Spinne gebissen, fertig dann. Krieg Kräfte, yay. Nee, hier muss es unbedingt erklärt werden und zwar richtig dämlich. Ja, es hätte auch so einfach nicht bei ihm funktionieren können. Also es ist so... Aber ist auch egal. Es war unnötig. Ja, unnötig ist es, aber es ist ja auch jetzt nichts, was den Film kaputt macht. Ein Glück kann Elektro sich mit Hose rematisieren, habe ich gesagt. Aber vielleicht habe ich das dann, dieses Video am Laptop, war das dann sein Vater? Ja, sein Onkel Vater. Ben? Dann habe ich das verwechselt, weil ich wusste, es kam irgendein Video, wo diese blöde Erklärung kam. Ja, es war sein Vater. Dann war das auch, ich habe es irgendwie, sorry, ich habe es mit Onkel Ben verknüpft. Ich habe hier auf diese ollen Spinnen abgespritzt und jetzt können die sind meine DNA. Voll geil. Wenn ich dich beißen, Pech gehabt, wenn du nicht mein Sohn bist. Let's go. Oh Gott. Ja, nur es meine ist Blutlinie halt kann das fortführen. Völlig dämlich. Das macht überhaupt keinen Sinn, auch vom Forscherdrang her nicht. Macht's auch nicht, absolut nicht. Wenn, dann hätten die mit anderen Sachen experimentiert und nicht mit sich selber. Nur deswegen wurden sie getötet, weil er Spinnen gezüchtet hat mit seiner DNA. Hä? Okay. Alles klar. Tja, Harry, man spritzt sich nicht einfach random Spinnengift. Warum nichts? Kann das irgendwelche schädlichen Folgen haben? Ich denke, man kriegt Kopfschmerzen. Ich fand den Effekt aber geil gemacht, wie das Zeug so langsam das Blut durch seinen Arm immer weiter hocharbeitet. Das sah schon geil aus. Ja, das sah schon nice aus, ja, aber ich fand es halt interessant, dass das CEO einfach wegläuft und nie wieder auftaucht. Du meinst, er hätte seine gerechte Strafe bekommen müssen? Ja, eigentlich schon. Irgendwie so entlassen werden und bei Fox angestellt oder so. Ich mag auch wie er da reinkommt. Und so, Harry, was soll das? So eine Scheiße, verbiss ihn. Da lässt der Elektro ihn erstmal abknallen und dann reanimieren. So, neuer Versuch. Ja. Oh ja. Das war schon ziemlich cool, ja. Das war wirklich so. Vor allem, dass der CEO trotzdem immer noch sein Maul aufreißt, obwohl er gerade mit Elektro durch die Tür reinkommt. Ja, nicht nur das, er ist gestorben und wurde wiederbelebt. Das ist ja, er macht ja erstmal, was soll das? Harry, verpiss ihn, was soll das? Pitz. Falsche Antwort. So, reanimiert. So, neuer Versuch. Aber da ist doch vorher sogar noch diese Leibwächter durch die Brust gebrutzelt worden. Und trotzdem reißt er die Fresse auf. Ja. Mein Gott. I love you in Web ist schon romantisch. Ja, vor allem, es war schon doppeldeutig, dass es eigentlich so, die New Yorker nehmen es auf, als Spider-Man liebt uns. Ja. Und die richtige Person liest das und weiß, dass er das für sie gemacht hat. Das war richtig clever eigentlich. Das war super. Spider-Man in England klingt cool, könnte funktionieren. Gibt's tatsächlich. Es gibt eine Spider-Man-Version in England als Comic. Selbstverständlich gibt's das. Gwen ist die Beste, sie hilft, sie ist klug, sie ist so viel besser als die Bitch, habe ich geschrieben. Selbstverständlich. Ich fand's, wo Elektro in diesem Elektro-Ding ist und du hörst die Itzy-Bitsy-Spider-Elektro-Song. Alter, habe ich gelacht. Bing, bing, bing, bing, bing, bing. Ich habe gar nicht drauf geachtet. Alter, das war so dumm. Ist mir tatsächlich nicht aufgefallen. Nee, ich fand es aber trotzdem schön, dass jeder sagt, ich kann dir auf jeden Fall helfen. Ich muss dir helfen, weil nur ich kann hier den Code und blablabla, weiß, wie das geht. Und er macht sie dann einfach nur dann schnell am Auto fest und verschwindet. Ja. Gwen saves the day, weil sie die Idee hat, ihn zu besiegen, fand ich gut. Captain Spacey Boss, Part 3! Oh nein! Ich finde aber trotzdem lustig, dass sie gesagt hat, nur ich kann dir helfen, das abzuschalten, weil genau ich weiß, was es ist. Am Ende ist es einfach nur ein Schalter, den sie im richtigen Moment umlegen muss. Ja, also stell dir vor, das hätte die planlose Psychopathin gemacht. Die hätte vermutlich einen Verhaltensschalter umgelegt. Was er gesagt hätte, Spider-Man gehört mir. Wir werden es nie erfahren. Gott sei Dank. Ich finde auch schön, wie erst wieder das Wasser auf ihn schießen werde. Wirklich, wieder die Wassernummer? Denk dir mal was Besseres aus. Netherfight gegen Elektro mit Flugzeugdrama. Fand ich auch sehr cool. Ich muss ehrlich gestehen, obwohl ja klar war, was passiert, aber wo dann die Flugzeuge dann wieder auseinanderfliegen und alle jubeln, das hat mich schon irgendwie getoucht. Das fand ich geil. War richtig gut gemacht, ja, wie der Tower da mitgefiebert hat und der Tower dann feiert, wenn es klappt. Erinnerte mich so ein bisschen an die bessere Version von Stirb langsam 2, wo das Ding nämlich abgestürzt ist. Elektro macht Bumm, Flugzeug ausgewichen, Krankenhaus hat wieder Strom, alles gut. Yay! Zum Glück passiert den beiden dann jetzt nichts. Zum Glück passiert den beiden absolut nichts. Reiten sie in den Sonnenuntergang. Ja, genau. Oh, und dann kommt auf einmal Not My Green Goblin. Ja, er war richtig schlecht gemacht. Ah. Ich finde, es hat auch überhaupt nicht gepasst, dass der jetzt auftaucht. Es ist so schade, weil eigentlich hättest du mit dem Fight aufhören können. Ja. Ab da. Und dann weitermachen können. Und seinen dritten Teil eben mit den Goblin machen können. Die hatten eigentlich alles vorbereitet, genau. Aber nein, der muss mit Gewalt da jetzt noch auftauchen. Aber ganz ehrlich, richtig. Es passt irgendwie zu der ganzen Ding, wie der Green Goblin in diesem Ding auftaucht. Es ist alles mit Gewalt konstruiert und auf Biegen und Brechen. Ja. Sehr spannend, trotzdem ist der Fight gegen ihn sehr spannend gewesen, gegen den Green Goblin. Ich mag auch, wie er auftaucht und er so wild gestikuliert, du musst jetzt weg und bla, wie er wirklich mit seiner kompletten Gestik, weil er sein Gesicht nicht zur Verfügung hat, trotzdem ganz klar macht, dass sie jetzt verschwinden muss. Ja. Mit dem Monument, in dem Monument mit Gwen und dieses Hin und Her, das war so spannend und dann kommt sie. Die dramatischste Szene in allen Spider-Man-Filmen. Oh Gott, nein, das ist die Szene, da habe ich geflennt wieder mal. Ich habe schon 5 Minuten vorher angefangen zu flennen. Der Tod von Gwen Stacy, perfekt gespielt von Garfield. Ja. Die Dramatik, wie er es erst nicht glauben will, dann anfängt zu zittern und es ist so... Oh. Herrlich. Ja, die Dramatik, der Versuch der Rettung, perfekte Szene, absolut. Also das war... Ich kannte die halt durch Clips, die Szene. Aber das war selbst zu erleben, ist nochmal was ganz anderes. Wow, das war krass. Wie war es, das zum ersten Mal zu erleben? Ich habe geheult wie Sau. Also ich habe mich echt lange zusammengerissen und ich dachte mir, ich schaff's ohne heulen, weil ich kenn's ja schon. Keine Chance. Aber in dem Moment war es vorbei. Dafür ist es von Garfield zu gut gespielt. Ja. Ja, absolut. Also wirklich, vor allem... dieser Fall und du siehst dieses Spinnennetz, wie es gerade noch versucht, so eine Hand zu bilden. Boah. Und es schafft sie zu halten und so, dieser Schlag, wenn der Kopf also der Hinterkopf auf das Ding hinten aufschlägt. Alter! Boah. Das war so übel, aber großartige Szene. Ich kann mich noch bis heute daran erinnern, wie ich die Szene das erste Mal gesehen habe. Meine Freundin saß neben mir und es ist so, wir merken langsam, dass sie wirklich tot ist. Und ich habe so, mein einziger Satz, wie gesagt, was muss er eigentlich noch alles ertragen? Ja. Weil ich schon wieder vergessen habe, dass Spider-Man Spider-Man ist. Was mir übrigens auch aufgefallen ist, im Film sind ständig Glocken zu hören. In den kompletten Film. Es sind immer wieder Glocken zu hören. Die sind ja auch in diesem Glockenturm am Ende. Ja, ja. Mhm. Absolut. Großartig. Auch dass auch immer im Film immer wieder Glocken zu hören sind. Und das auch kurz bevor sie stirbt, siehst du auch nochmal den Geist von ihrem Vater. Ja, ist extrem ausschlaggebend, dass sozusagen die läuft die Zeit davon. Das ist so ein Indikator dafür. Sehr, sehr gut gemacht. So krass. Sehr mitfühlende Friedhofsszene, die Peter wohl mehrere Monaten bei ihrem Grab war. Und ihren Tod einfach nicht überwinden kann. Das fand ich auch so gut gespielt. Es war auch so schön geschnitten, dass er einfach so gefühlt, als hätte er wirklich die ganze Zeit nur da gestanden. Ja. Als hätte er Monate dort gestanden. Und er ist halt wo dann auch dann der Beitrag kommt, hier, Spider-Man ist jetzt seit 5 Monaten inaktiv. Und da hast du wieder dieses klassische Spider-Man. Vorher ist die ganze Zeit, ja, brauchen wir Spider-Man wirklich? Und der macht doch auch nur, was er will. Und der sollte ja auch reguliert werden und bla. Und jetzt ist er 5 Monate weg. Ja, New York hat sein Herz, damit wurde das Herz rausgerissen, dass er nicht da ist und bla. Das ist wieder völlig ins Umgekehrte ist, wenn er mal nicht da ist. Aber sobald er dann wieder da wäre, geht's wieder los, sich sofort wieder. Vorher tut der Unbekannte noch seine die Sinister Six kurz anwerben. Ist, oh Gott, ja. Hey, das war aber richtig schlecht, dass so die Doc Ock Arme und alles, die Vulture-Flügel einfach so voll random da in dem Keller sind. Ja, ja. Schöner Abschied von Gwen, die Pete braucht als Motivation. Also diese Abschlussrede, die sie da gegeben hat. Ja, als hätte sie extra dafür aufgenommen. Vermutlich. Hey Peter, im Falle meines Todes, hör dir bitte diese Szene an. Ja. oh, hi Rhino, der Anzug ist fürchterlich. Oh Gott, der Anzug ist grauenhaft. Der ist wirklich fürchterlich. Aber es ist so eine süße Szene, wie der kleine Junge sich vor ihm hinstellt. Nicht feuern, das kleine Kind wird uns retten. Ich merke es auch, wie sie den Kleinen nicht festhalten können, aber die Mutter davon abhalten, ihn mit wieder einzusacken. Ja, nicht feuern, der kleine Junge wird uns retten. Ich will wissen, let him cook. Ich mag auch, dass Rhino wirklich aufhört zu ballern und erstmal den Kleinen einfach nur, na, Spider-Man. Ja. Rhino ist ein Verbrecher, aber er ist kein Arsch. Er ist kein Arsch. Er ist einfach nur. Ich mochte halt einfach, dass er dann der echte Spider-Man auch einfach nur zu ihm sagt: Danke, dass du für mich eingesprungen bist. Ja, derselbe Junge war ja auch da, wo er die Windmühle repariert hat, genau. Wo er den Leuten geholfen hat. Sehr, sehr, sehr, sehr cool gemacht. Der Fight-Tease ist halt schade, dass er genau da endet, aber ich fand's okay, dass es genau da geendet ist, ganz ehrlich. Das war so. Ja, noch Spidey ist wieder da. Das hätten wir auch nicht wirklich gebraucht. Nee, Spidey ist wieder da, hat's geschafft und hat's geschafft, das zu gewinnen. Ja. Und das war die Amazing Spider-Man-Filme. Es gab Pläne für die Zukunft. Mark Webb sollte zurückkehren. Es sollte einen Sinister Six Film geben, vor Amazing Spider-Man 3. Der Bösewicht sollte ein wiedererweckter Norman Osborn sein. Es sollte ein reanimierter Kopf von Captain Stacy eine Rolle spielen. Und es sollte der düsteste von allen werden. Das ist völlig, völlig wahnsinnig. Finde ich besonders. Also ich finde den Film, ich habe ihn jetzt zum allerersten Mal gesehen, ich fand ihn sehr, sehr gut. Schauspielerisch fand ich ihn großartig. Story fand ich ihn okay. Mein Problem war tatsächlich dieses Green Goblin reingeschmiere. Das hätte nicht sein müssen. Ja, du siehst halt einfach dass du wieder dieses, wenn du dich auf mehr als einen Bösewicht konzentrierst, funktioniert es halt nicht. Der Film heißt The Rise of the Electro. Und der Electro wird unglaublich schnell besiegt und unglaublich schnell gekillt. Und dann ist er weg. Und das war's. Er spielt ja keine wirkliche Rolle. Er ist ja nicht mal wirklich eine Bedrohung. Also schnell besiegt finde ich jetzt nicht mal so schlimm, weil er einfach seine Kräfte noch nicht so lange hat im Vergleich zu Spidey. Aber ja, er müsste halt vorher irgendwie ein bisschen mehr in Erscheinung treten und nicht, hey, ich tauche einmal auf, werd fast überzeugt und dann beim zweiten ist schon der Endkampf. Ja, gefühlt jetzt, halt, also. Es fühlte sich sehr gerusht an, auf jeden Fall. Auch, dass das zwischendrin werde ich noch ein bisschen gemeint hast, nur weil er abgeknallt wurde. Ja. Ja, das war auch sehr, sehr weird, auf jeden Fall. Diese urplötzliche Umschwung. Oh, du bist ja gar nicht mein Freund. Diese, Dude, ich kann mich an deinen Namen erinnern, was kein anderer kann. Anscheinend. Make-up-technisch sah witzig aus, dass er blau war. Warum auch immer er ein leuchtender Schlumpf sein musste als Elektro. Ja gut, immer noch besser als diese komische Blitzmaske, die er sonst anhat. Ja, dieser grün-gelbe Anzug. Ansonsten Andrew Garfield perfekt in der Rolle. Emma Stone als Gwen Stacy absolut fantastisch. Die Chemistry zwischen den beiden war super. Ich fand den Film echt gut, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Der kriegt von mir eine 7 von 10. Ja, dem schließe ich mich an. Dem kann ich mich auch anschließen. Also er wäre höher, wenn sie nicht mit auf Biegen und Brechen den Green Goblin da so zwanghaft reingepresst hätten. Same. Ja, richtig. Wie gesagt, ich finde den Film gut. Ihr findet den Film genauso gut wie ich. Das ist schön, dass wir auf einer Wellenlinie sind. Gott sei Dank. Ja, wenn der Film ernsthaft geschaut hat, finde ich schon, dass man da auch einer Meinung sein muss eigentlich. Ja, also ich verstehe nicht, wo diese ganzen schlechten Kritiken herkommen. Ja, die meisten haben halt auch gesagt, was wir gesagt haben mit denen. Es sind zu viele Bösewichte, die finden Jamie Foxx einfach verschwendet in der Rolle, weil er halt einfach nichts zu tun hat in dem Film. Und dass er so schnell am Ende halt wieder verschwindet und dass der aus irgendeinem Grund der Green Goblin da halt reingeschmiert. Ja, und viele waren halt salty, dass halt auch Gwen jetzt tot ist, ja. Ja, aber das ist halt, wer die Comics kennt, weiß, dass das leider passiert. Dann danke ich euch beiden, dass ihr mit mir über die Amazing Spider-Man geredet habt. Jederzeit. Spider-Man 2 geredet habt. Immer wieder gerne. damit sind wir fertig mit den ganzen Spider-Man-Filmen. Vorerst. Die Spider-Man-Retrospektive. Spider-Man-Retrospektive sind wir vorerst fertig. Als nächstes geht es weiter mit Captain America Civil War. Yeah. Das ist der nächste, den wir dann besprechen werden. Warum wir davor die ganzen Spider-Man-Dinge besprochen haben, das erkläre ich euch dann beim nächsten Mal. Hurra. Auf jeden Fall. Yay. Ich danke euch, Jungs, dass ihr hier wart. Und ich sage damit bis zum nächsten Mal. Bye, bye.